Telekom-Fernsprecher Lindenstraße 38, Oranienstraße, Excel-Achse, Springerstraße an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Kleiderspendenkasten des Deutschen Roten Kreuz, auf dem ein Plakat angeschlagen wurde mit der Aufschrift Freie Theateranstalten, heute Nacht gehe ich in Blut. Ansonsten, außer etwas Kleinmüll eines Passanten und einer leichten Brise hier der Lindenstraße, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.